WDR 3 Kulturfeature. Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. Eines der Lieder, mit denen Georg Kreisler zum festen Bestandteil der populären Kultur im deutschsprachigen Raum geworden ist. Voll schwarzem Humor, voller surrealer Sprachspiele und musikalischer Zitate. Man hat sie einmal gehört und bringt sie ein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet eine Taube. Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark beim Taubenvergiften im Park. Von den alten Tanten, die mitten in der Nacht Tango tanzen. Vom schwarzen Schaf der Familie, das ausgerechnet General geworden ist. Vom Zirkus, der in Flammen stand. Vom Triangelspieler im Symphonieorchester. Von Wien, das so schön ohne Wiener wäre, vom unmusikalischen Musikkritiker. Diese abgründig komischen Fantasien Georg Kreislers begleiten mehrere Generationen der Nachkriegszeit. Naja, es war der Karl Kraus, der gesagt hat, Kunst kann immer nur vom Aufschrei kommen, nicht vom Trost. Die Kunst zum Trost gerufen verlässt mit einem Fluch das Sterbezimmer der Menschheit. Also Kunst kann immer nur von Revolution herkommen. Anders geht es gar nicht. Ich glaube, eine Kunst, die also wie das Schlagerfestival oder dergleichen, ist hochpolitisch, aber im falschen Sinn. Ich glaube, dass alles, was ich überhaupt schreiben kann, irgendwie von einem Protest kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas zu schreiben, was ohne Protest ist, gegen das Gegenwärtige. Der unbekannte Georg Kreisler. Abgründe und Absurditäten. Feature von Markus Metz und Georg Seslin. Neben dem Verfasser schwarzhumoriger Lieder gibt es noch einen anderen Georg Kreisler. Oder genauer gesagt, mehrere. Da ist der Komponist von Klavierstücken, Singspielen, Musikkomödien, Musicals und zwei Opern. Da ist der Verfasser surrealistischer Miniaturen und sarkastischer Aphorismen. Da ist der begnadete Duettpartner für Sängerinnen wie Blanche Aubry, Topsy Küppers und Barbara Peters. Da ist ein Romanautor, der sich in sehr verschiedenen Stilarten erprobt, von der bissigen Kriminalromanparodie bis zum sozialkritischen Realismus. Und da ist einer, der sich auch politisch einmischt, weil er nicht Teil der österreichischen Schmähkultur werden will, in der alles, was dem sauberen Selbstbild widerspricht, unter heurigen Seligkeit oder unpolitischem Kabarettismus verschwinden soll. Der ganze Georg Kreisler, das ist nicht nur ein Mensch mit vielen Talenten, sondern auch einer, der sich Zeit seines Lebens als ein Zerrissener und Unbehauster fühlt. Einer, dem der Ruhm, den er als Liederkomponist erhält, zur Last wird und dem sein eigenes Publikum im Weg steht, wenn er aus der Schublade, in die man ihn gesteckt hat, hinaus will. Das Publikum lachte die Tränen, nach denen mir zumute war. Wien war in einem Taumel. Täglich gab es neue Aufregungen. Das Sudetenland wurde besetzt. Die Tschechoslowakei fiel an Deutschland. Wohnungen und Arbeitsstellen wurden frei. Wer bisher niemand war, war plötzlich jemand. Wer oben gewesen war, war nun unten. In den Kinos liefen patriotische Filme. Aus den Radios ertönten die von endlosen Jubelrufen unterbrochenen Reden der Politiker. Es war ein Schwung in Wien, ein Elan, wie man ihn lange nicht erlebt hatte. Eine neue Art von triumphaler Musik brauste durch die Straßen. Man schwebte, man tanzte. Schlaflosigkeit griff um sich. Eine Art von militärischem Fasching hatte die Menschen gepackt. Auf der Straße blieb man jeden Moment stehen und einer sagte zum anderen: Haben Sie schon gehört? Dann raunte man einander unglaubliche Nachrichten zu und alle schüttelten die Köpfe und hielten Ausschau nach weiteren Bekannten, denen sie die unglaublichen Nachrichten noch einmal erzählen konnten. In seinem Roman »Ein Prophet ohne Zukunft«, erschienen 1990, erfasst Georg Kreisler die Stimmung in Wien vor der faschistischen Machtübernahme. Diese Zeit erlebt er als Kind und Jugendlicher. Geboren wird Georg Kreisler am 18. Juli 1922 in Wien. Das K&K Habsburg ist gerade untergegangen. Das rote Wien kommt auf. Es gibt eine große jüdische Gemeinde. Vater Jurist, Mutter Fabrikantentochter. Georg Kreisler wächst in einer wohlsituierten jüdischen Familie auf. Den Tag über erkundet er seine Stadt. Des Abends versenkt er sich in Märchen und Abenteuerfantasien. Strenge Eltern, Antisemitismus an der Schule. Die Musik bietet schon früh einen kreativen Ausweg. Ich habe schon als Kind, wenn ich mich ans Klavier gesetzt habe, so komische Schlager vorgetragen für andere Kinder und oder Jugendliche. Also ich habe natürlich einen Hang zum Komischen, das sieht man ja an meiner Ernsthaftigkeit. Wo es herkommt und warum es so ist, weiß ich natürlich nicht. Ich sitz schon lang im Kabarett und singe Lieder wie eine mutige, doch alternde Soubrette. Und diese Lieder hören die Leute immer wieder und der Flieder blüht im nächsten Mai genauso violett. Nur so viel weiß man. Das Komische ist immer auch eine besondere Art der Befreiung und eine Waffe im Kampf gegen soziale Bedrängung. Als Jugendlicher muss Georg Kreisler immer klarer erkennen, dass er nicht wirklich dazugehört. Dass die Erregung, die Wien erfasst, nicht nur daher rührt, dass so viele Österreicher und Österreicherinnen den Anschluss an das Großdeutsche Reich ersehnen. Sie richtet sich auch gegen all die jüdischen Menschen, mit denen sie gerade noch Alltag und Arbeit teilten. Es war ja kein offizieller Antisemitismus, es war ein inoffizieller Antisemitismus. Und dann wurde er plötzlich offiziell und dann wurde er auch wirklich gefährlich. Also man hat mal einen Juden in der Schule ein bisschen verprügelt. Mein Vater, der Rechtsanwalt war, der wurde nicht Richter, weil er sich sagte, als Beamter werde ich nicht befördert. Also wurde er Rechtsanwalt und so. Aber das war alles inoffiziell. Offiziell wurde es dann mit Hitler, da wurde man ja aller Rechte beraubt. Es war also sehr krass von einem Tag auf den anderen. Und das war etwas ganz anderes. Man war auch in Gefahr, eingesperrt zu werden. Man wurde dazu in Wien herangezogen, Straßen zu säubern mit einer Zahnbürste und so weiter. Und man hatte dauernd Angst, dass also die Wohnung beschlagnahmt wurde, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Das war eine ganz andere Art von Antisemitismus. Es war alles gestattet. Wir konnten damals auch gerade auf der Straßenbahn fahren, auf der Außenplattform, die es damals gab, stehen. Man konnte also nicht sich setzen, man konnte in kein Kino, kein Theater, kein. Das war alles vor Hitler nicht. Es war ihm klar, also hier ist kein Bleiben mehr. Und sein Onkel hatte ein Affidavit geschickt, also eine Erklärung, dass er für die Kosten seiner Verwandten, wenn sie denn in die USA kämen, aufkommen würde. Michael Seufert war lange Jahre Stern-Journalist. Gemeinsam mit Hans-Jürgen Fink hat er die Biografie »Georg Kreisler gibt es gar nicht« geschrieben. Und so ist er zur amerikanischen Botschaft in Wien gegangen und hat ein Visum beantragt. Und der Beamte dort hat gesagt, nimm mal doch gleich ein paar mehr Formulare mit, die gehen jetzt aus und dann hast du vielleicht für deinen Vater und deine Mutter noch etwas. Und die Eltern wollten eigentlich nicht auswandern, aber dann waren sie doch überzeugt davon, dass das richtig ist. Und sie haben dann ihre Sachen gepackt und sind über Italien dann mit einem Dampfer nach Amerika gefahren. Hinterher hat Georg Kreisler nach dem Krieg erfahren, dass es eine Liste gab von Leuten, die zu verhaften waren. Und auch da stand der Name seines Vaters drauf, der ja Rechtsanwalt in Wien war. Es war wirklich in allerletzter Minute. Ich singe Lieder in die blau wattierte Ferne. Ich hänge Klagen an die pausenlose Zeit. So hebt ein jeder seine winzige Laterne und ich lerne, nur das Lied bleibt und die Hoffnungslosigkeit. Denn sehen Sie, so ist das Leben und dieser Schaden lässt sich schwer beheben. Andere singen ebenso, sicherlich, aber zu leise für mich. Wie soll jemand, der Bosheit und Niedertracht so hautnah erlebt hat, je wieder ein Grundvertrauen zu seinen Mitmenschen entwickeln? Georg Kreisler wird nie bereit sein, den Antisemitismus seiner Landsleute zu vergessen. Und die werden ihm stets genau dies vorhalten. Als Kind wusste ich eins: Alles ist ein Märchen, schreibt Georg Kreisler in seiner Autobiografie Letzte Lieder. Mein Vater ging zur Arbeit wie der Vater von Hänsel und Gretel. Der Wiener Justizpalast brannte wie das Hexenhaus in Hatschi-Bratschis Luftballon. Und mein Großvater starb und lag in einem gläsernen Sarg wie Schneewittchen. Heute weiß ich, Ehrgeiz, Karriere, Geld, Konkurrenzkampf, das sind alles Märchen. Die Wirklichkeit liegt woanders. Gott hat Humor. Ende 1938 kommen die Kreislers in Los Angeles an. Der 16-jährige Georg besucht die High School, schreibt sich dann an der University of California ein. Auf der Suche nach Nebenjobs kann ihm sein Cousin, der Drehbuchautor Walter Reisch, einst bei der UFA und jetzt in Hollywood gefeiert, einige Türen öffnen. Das war überhaupt wirtschaftlich gesehen keine gute Zeit. Also auch ich hatte es als Musiker sehr schwer. Ich war dann am Anfang, habe ich ein bisschen Klavierunterricht gegeben und habe bei Gesangslehrern mitkorrepetiert und dergleichen, bis ich zum Film kam. Auch das war in sehr untergeordneten Positionen. Und es war schon damals besonders gut bezahlt und schwer zu kriegen. Also ich erinnere mich, dass ich bei meinem ersten Filmjob, das war ein ganz komischer Film, ein Film über Franz Schubert, er hieß New Wine. Da musste ich eigentlich nur dem Darsteller des Schuberts beibringen, wie man die Hände hält, wenn man Klavier spielt, und musste bei der Choreografie, es wurde auch etwas getanzt drin, begleiten. Und musste mal die Unvollendete oder andere Stücke von Schubert zu kürzen versuchen und dergleichen mehr. Da bekam ich $70 die Woche. Und wir haben damals, meine Eltern und ich, zu dritt ungefähr $130 im Monat gebraucht. Also war $70 die Woche ein sehr viel Geld für uns. Nächster Wendepunkt in Georg Kreislers Leben. 1943 wird er zur amerikanischen Armee eingezogen. 1944 nach England verlegt. Es war ja Krieg und man hat also getan, was man konnte. Ich bin dann eben vor Truppen aufgetreten. Es hat mir auch geholfen. Ich wurde zu einer Einheit gebracht, wo eigentlich nur Historiker und Politologen und dergleichen waren, die die ranghöchsten Deutschen zu verhören hatten. Und das hat mir die Gelegenheit gegeben, wirklich ranghohe deutsche Politiker und auch Generale und so weiter zu sehen, zu hören, auch zu verhören, wobei ich immer nur das Erstverhör machte, also wo sind Sie geboren und Kindheit. Aber so habe ich mit Göring gesprochen, so habe ich mit Streicher gesprochen, mit Kaltenbrunner und ein paar Generalen. Es waren eigentlich alles unangenehme Begegnungen. Göring hat versucht, witzig zu sein, war sehr stark abgemagert, war ganz dünn, im Gegensatz zu den Bildern, die man heute von ihm kennt. Und Streicher war eigentlich nicht zurechnungsfähig. Der wusste nicht mehr genau, was er sagte. Die anderen waren, wie sie eigentlich meistens haben sie gesagt, wir waren sowieso nicht sehr dafür, wie die Dinge da passiert sind, aber man konnte immer nichts machen. Der Führer war also alles und man musste gehorchen. Nach Kriegsende geht Kreisler wieder nach Hollywood. Good morning, Monsieur. Good morning. From the DuPont Employment Agency. Ja, an Chaplin kam ich erst im Jahr 46, also nach dem Krieg. Das war der Film Monsieur Verdoux. da war ich schon 23 und meine Arbeit da war zweierlei. Erstens spielte der Chaplin Klavier, aber er tat nur so. Damals machte man das so, dass ich im Off saß, also neben der Kamera, und den Chaplin beobachtete und danach mein Klavierspiel richtete. Das Zweite war, dass Chaplin ja die Musik zu dem Film komponierte und die hat er mir immer vorgepfiffen. Und ich habe sie aufgeschrieben und habe sie dann zu Hans Eisler genommen. Der lebte in Malibu, also auch in Kalifornien, aber eine Fahrt. Und habe ihm dieses Geschreibsel, was ich da von Chaplin hatte, übergeben und er hat es dann instrumentiert. Erstaunlicherweise, im Film wird Hans Eisler nicht erwähnt und ich habe mir sagen lassen, dass es dann ein Zerwürfnis zwischen ihm und Chaplin gab und er wollte mit dem Film nichts zu tun haben. Ich weiß aber nicht genau, was das war. In Amerika hat er ja viele deutsche Emigranten kennengelernt, unter anderem Friedrich Holländer. Und er hat sich dann in die Tochter Feline von Holländer verliebt. Man hat geheiratet und die Feline sagte dann zu Kreisler: Georg, geh du nach New York, da ist die Welt offen, da kannst du Geld verdienen. Biograf Michael Seufert. Und er hat geglaubt, dass das also in New York eine Goldgrube für ihn wäre. Er ist dorthin gegangen und musste erfahren, dass niemand auf ihn wartete. Im Gegenteil, es herrschte eine große Arbeitslosigkeit unter Musikern und Künstlern. Und dann plötzlich gab es die Gelegenheit, dass RCA suchte Musik, die man aufnehmen und verkaufen konnte, weil ein Streik drohte. Und da wollte man sozusagen auf Vorrat schon mal Musik aufnehmen. Und da hat er sich beworben und hat auch einen Termin bekommen, 1947, und hat dann 6 seiner Lieder dort am Klavier gespielt und gesungen, direkt auf einer Matrize. Damals gab es ja noch kein Tonband. Diese 6 Lieder sollten bei RCA unter dem Titel Please Shoot Your Husband erscheinen. Herrliche Lieder mit schwarzem Humor, die ja das Qualitätszeichen von Kreisler später werden sollten. Please shoot your husband. Please kill him dead. Go and do your stuff. He has had enough. Marry me instead. Please shoot your husband. Please get him out of the way. Darling, don't be shy. All of us must die. Do it today. Den Verantwortlichen der Plattenfirma RCA ist ein Song, der die freundliche Aufforderung an die Geliebte enthält, ihren lästigen Ehemann zu erschießen, doch zu heikel. Jedenfalls kommt Georg Kreislers Karriere in den USA nicht recht in Fahrt, trotz einer festen Anstellung in der beliebten New Yorker Monkey Bar. Ich hatte nur nach 8 Jahren oder 9 Jahren New York das Gefühl, dass ich es nicht weiterbringe, als ich schon bin. Ich war damals 4 Jahre lang in ein und derselben Bar, jeden Abend, 6 Abende die Woche, habe immer, fast immer dasselbe Programm gemacht. Das Programm bestand eigentlich daraus, mit den Gästen zu sprechen und möglichst viele Witze dabei zu machen. Was ich sonst außerhalb versuchte, ging gelegentlich. Ich habe mal auch etwas fürs Radio oder fürs Fernsehen geschrieben. Ich war auch mal im Radio. Ich war auch einmal 2. Besetzung in einer Broadway-Komödie und so. Aber es war eigentlich wenig. Ich habe auch mal ein paar Kurzgeschichten veröffentlichen können. Und dann habe ich mir gedacht, das müsste ich einmal in Europa versuchen. Ich habe nicht gewusst, ob ich bleiben werde. 1955 entschließt sich Georg Kreisler zur Rückkehr nach Europa, nach Österreich, nach Wien. Das ist für ihn sehr seltsam. Das war eigentlich noch seltsamer als das Gefühl, ursprünglich nach Amerika zu kommen. Ich hatte ja Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache und ich kam nach Wien. Ich ging nach Wien zuerst und habe den Wiener Dialekt zunächst nicht verstanden. Ich konnte den Leuten nicht folgen. Und habe manchmal irrtümlich Englisch gesprochen, auch das kam natürlich vor. Aber das hat sich dann gelegt, wie man sieht. Auf der Bühne unterwirft man sich, Am Schreibtisch löscht man sich aus. Da ist man gar nicht vorhanden, ist gestorben. Letzte Lieder, Autobiografie. Irgendwann wird man wiedergeboren und stellt fest, dass sich die Welt nicht verändert hat. Es gibt noch immer Herren und Knechte, Geld ist Geld geblieben und alles andere auch. Wenn man tanzen könnte, wäre es vielleicht anders. Ich glaube, als ich nach Wien zurückkehrte, habe ich getanzt. Jedenfalls, bis mir jemand ein Bein stellte. Im Roman »Ein Prophet ohne Zukunft« beschreibt Georg Kreisler die Entwicklung der österreichischen Nachkriegsgesellschaft anhand der Lebensgeschichte eines Kriegskindes. Erwin. Die Stadt war wie ausgestorben. Es mochte 4 Uhr früh sein. Erwin hatte noch 100 Schilling in der Tasche. Er lief durch den Prater, verlangsamte dann seine Schritte und ging gemächlich in Richtung Zentrum. Ein Polizist auf der anderen Straßenseite beachtete ihn nicht. Der Koffer war schwer, aber Erwin dachte an Hans. Aus Erwin wird ein Mann, der nur die Sorge um die eigenen Interessen, den Opportunismus und den Betrug als Lebensweise kennt. In einer Welt, die aus ganz ähnlichen Monstern der Normalität besteht. Die Kunst, Verantwortung und Sorge von sich zu weisen, beherrscht niemand so wie dieser Erwin. Auf der Brücke über den Donaukanal blieb er stehen und blickte hinunter in den Fluss. Eine Stunde war vergangen. Es wurde allmählich hell. Es ist immer weitergegangen, sagte Erwin in die Luft hinein zu niemandem. Es ist alles immer weitergegangen. Nach der Friseurlehre ist es weitergegangen, nach der Strafanstalt ist es weitergegangen, nach der Gretel ist es weitergegangen. Es wird auch diesmal weitergehen. Dann merkte er plötzlich, dass er weinte. Wer Wien liebt, und das tun doch heut die meisten Leid, der denkt bei so viel Messe gleich an diese Möglichkeit. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, so schön wie eine schlafende Frau. Der Stadtpark wär sicher viel grüner und die Donau wär endlich so blau. Ist Wien überflüssig? Satiren über die einzige Stadt der Welt, in der ich geboren bin. Der Wiener ist einsam und sucht Gesellschaft. In Wien sitzen alle beim Heurigen, trinken und lachen und haben einander lieb. Eng umschlungen fahren sie nach Hause. Dann betritt jeder sein eigenes Zimmer. Auch jeder Ehemann und jede Ehefrau. Jeder öffnet das Fenster und blickt auf die Stadt. Vielleicht scheint der Mond, vielleicht regnet es. Der Wiener fühlt, dass er nicht weiß, was los ist. Irgendjemand da draußen hat ihn im Stich gelassen und jetzt ist er allein. Er ist nicht dabei. Die anderen amüsieren sich und kümmern sich nicht um ihn. Keiner weiß, wie traurig ihn das macht. Keiner kennt ihn wirklich. Vielleicht ist ja das Wien, das so nachhaltig durch das Leben und das Werk von Georg Kreisler spukt, gar nicht das wirkliche Wien, sondern eher eine Chiffre für die Welt, der sich Kreisler höchstens teilweise zugehörig fühlt. Im richtigen Leben ist er keineswegs so an die Stadt gefesselt, wie es manche seiner Charaktere zu sein scheinen. Er kann zwar nie richtig dazugehören, doch eine Nähe, die gleich Vereinnahmen bedeutet, ist ihm auch zuwider. Kritik und Befürchtungen der protestierenden Jugend und der skeptischen Intellektuellen teilt er durchaus. Nationalismus, Vorherrschaft der wirtschaftlichen Gier, Verdummung durch die Unterhaltungsindustrie, der immer wieder aufflackernde Antisemitismus. Ich glaube nicht, dass ein Jude als Österreicher voll akzeptiert wird. Ich erinnere mich an eine Feier bei den Salzburger Festspielen, wo man die Vergangenheit der Salzburger Festspiele im Fernsehen feierte und verschiedene Auszüge aus früheren Jahren vorführte. Und als man also bei Max Reinhardt ankam, fing man plötzlich an, jüdische Musik zu spielen, Klezmermusik. Also warum? Der Max Reinhardt war ja absolut ein Österreicher, in Salzburg geboren und so weiter, war durchaus Österreicher. Warum hat man da plötzlich jüdische Musik gespielt? Antwort ist offensichtlich. Mein Freund, der Fritz, hat mir einen guten Witz erzählt. Jetzt ist mein Herz so schwer. Der Witz war wirklich gut und ich hab sehr gelacht, so wie schon lang nicht mehr. Dieses Wort vom Nestbeschmutzer, das auch in den Nachrufen immer wieder aufgetaucht ist, oder das Wort Hassliebe, das er zu seiner Heimat Wien empfunden habe, das ist eine wirklich empörende Täter-Opfer-Umkehr. Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse kennt ähnliche Vertreibungsschicksale aus der eigenen Familie. Also dieses Nest kann man immer weiter beschmutzen, dass jemanden wie Georg Kreisler und andere nur qua Abstammung vertrieben, rausgeschmissen oder auch ermordet hat oder hätte. Das heißt, seine biografische Erfahrung ist ja eingeschrieben in seine Kunst. Ohne das wäre aus ihm nicht Kreisler geworden. Und insofern ist jedes, sozusagen die Haltungsnoten, die man ihm dann nachher aus dem gemütlichen Österreich noch heraus zugerufen hat, wirklich eine Frechheit. Da beschmutzt nicht einer von außen das friedliche Nest, sondern das gewalttätige Nazi-Nest hat einen Teil seiner Bevölkerung rausgeworfen und muss sich dann eben nachher gefallen lassen, immer wieder daran erinnert zu werden. Und das war eine Lebensaufgabe von Georg Kreisler. Nur die Vogeln und die Pferdeln und die Hunden und die Bahn. Und wer durch dies Paradies muss, findet später als Legat statt des Antisemitismus nur ein Antiquariat. Die 50er und 60er Jahre in Wien bringen für Georg Kreisler große Erfolge, aber auch neue Konflikte. Er wird Teil einer blühenden Kabarettszene und zugleich erbitterter Dissident. Die persönlichen Streitigkeiten sind oft nur Ausdruck viel tieferer Widersprüche. Diese Wiener Nachkriegsgoldene Kabarettzeit, die ist einerseits golden und natürlich auch der Humus, auf dem sehr viel gewachsen ist, was bis heute Bestand hat, also eben auch eine Kabaretttradition in Wien. Gleichzeitig ist es konstitutiv, dass die sich alle zerstritten haben. Also man kam kurz nach dem Krieg zusammen, Bronner, Qualtinger, ich glaube, Farkas Waldbrunn waren da anfangs auch noch dabei, Peter Wehle, Georg Kreisler. In diesem Nachkriegs-Wien war vieles möglich, wenig Geld zu verdienen, aber viel Publikumszuspruch. Und man hat da versucht, in der Gruppe was auf die Beine zu stellen. Und eine Tatsache ist, dass sich mehr oder weniger alle miteinander zerstritten haben, insbesondere aber Bronner und Kreisler. Die alten bösen Lieder. Ein Erinnerungsbuch. Erst wenn man sich in seiner Heimatstadt so fühlt, als wäre man im Exil, hat man endlich alle bösen Gedanken abgestreift. 1958 lernt Georg Kreisler die Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin Topsy Küppers kennen, zieht mit ihr nach München und nach ein paar Jahren wieder zurück in die Nähe von Wien. Er schreibt jede Menge Lieder, nimmt Platten auf, komponiert Musicals, tourt mit seinen Kabarettprogrammen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und arbeitet für das Fernsehen. 1968 hat er für kurze Zeit eine wöchentliche Sendung im österreichischen Fernsehen mit dem Titel »Die heiße Viertelstunde«. Die Sendung wird bald wieder eingestellt. Einerseits, weil Kreisler sich nicht an die zuvor zu genehmigenden Drehbücher hält, andererseits, weil sich Zuschauerpost wie diese häuft. Im Ton frech, eingebildet, anmaßend und unverschämt. Hören Sie auf und überlassen Sie das Feld den Einheimischen. Tel Aviv wartet bestimmt auf sie im Abendkleid oder mit Peikeles und Moshe Dayan auf die wehrtüchtigen Männer im Rollkragenpullover. Sie waren und bleiben überall, außer Israel. Immer nur Fremdkörper. Es ging mir immer so, dass ich in eine Schublade gesteckt wurde. Das war ja auch der Grund, warum ich ursprünglich aus Wien, nicht ursprünglich, aber in den 50er Jahren aus Wien weg bin, weil dort sollte ich beim Kabarett bleiben und in der Bar bleiben. Und man hat mir nicht gesagt, also kannst du vielleicht mal einen Roman schreiben. Wir geben dir mal einen Auftrag, einen Roman zu schreiben. Oder wir holen dich mal ans Konservatorium, da kannst du neue Leute unterrichten, junge Leute. Sowas kam für mich gar nicht in Frage. Es war die Schublade, die ich gesucht und gefunden hatte. Und deswegen bin ich weggegangen. Und es ging mir seither immer so, und es geht mir bis heute so, dass also Leute sagen, na ja, also wenn er jetzt da schreibt und so, nicht vom Publikum her, sondern immer nur von den Machern her, von den Veranstaltern her. Georg Kreisler war zweifellos wahnsinnig vielfältig und unglaublich multidirektional begabt, wenn man das so sagen kann, als Schreibender, als Musiker. Schriftstellerin Eva Menasse. Trotzdem würde ich sagen, das, was er am besten konnte und wo er wirklich sämtliche Konkurrenten um Kilometer aus dem Feld geschlagen hat, das ist die Verbindung zwischen Text und Musik. Und da kommen wir eben wieder zu den Liedern. Die Lieder sind das Hauptwerk von Georg Kreisler. Alle Texte, die musikalisch unterlegt sind, die sind viel besser gemischt in ihren Komponenten. Die Süße und das Gift, die sind da fast unauflöslich miteinander verklammert und man kann sich nie entscheiden, ist das jetzt sehr, sehr böse oder ist das auch sehr, sehr anrührend. Komm mir nicht mit Demokraten! Köpf sie, kill sie! Das sind Todeskandidaten! Niemand will sie! Vater, Mutter, Schwester, Brüder, alte Freunde, brauchst du die für irgendwas? Nach der Trennung von Topsy Küppers zieht Georg Kreisler 1976 nach Berlin. Hier findet er mit der Schauspielerin Barbara Peters die Lebens- und Bühnenpartnerin, der er bedingungslos vertraut und mit der er die Nähe zulassen kann, die für ihn vorher so problematisch war. Das private Happy End bedeutet aber nicht, dass die beiden etwa weniger angriffslustig in ihren Liedern sind. Pfarrer, Lehrer, Besserwisser! Strangulier sie! All die blöden Tintenpisser! Massakrier sie! Merkt dir eins, du bist stark! Aller Rest ist Quark! Georg Kreisler ist ein Künstler, der die Verhältnisse eher von der absurden Seite von Alltag und Gesellschaft attackiert, als im Sinn einer parteilichen Überzeugung. Sowohl bei der Neuen Linken, bei den Studenten und den undogmatischen Intellektuellen, als auch bei der Alten Linken, den sozialdemokratischen Parteisoldaten oder den Vertretern des mehr oder weniger real existierenden Sozialismus hat er seine Fans und stößt immer wieder auch auf Misstrauen. Zu den realsatirischen Erfahrungen eines Bühnenlebens jedenfalls gehören für Georg Kreisler seine Auftritte in der DDR. Es hat immer wieder Gelegenheiten gegeben, wo man also versucht hat, Zensur auszuüben, wo ich dann gesagt habe, nein, da komme ich lieber nicht. Und also das hat es immer wieder gegeben. Es hat auch zum Beispiel Schwierigkeiten gegeben, dass man mir zuletzt gesagt hat, meine Frau, die West-Berlinerin war, muss also bei einem Tor hineingehen in die DDR und ich bei einem anderen und am Abend wieder zurück auf diese Weise. Und das habe ich auch nicht mitgemacht. Man hat mir auch gesagt, ich soll ins Leipziger Pfeffermühle gehen. Und ich habe gesagt, ich mache das auf dem Weg nach Wien. Da habe ich mir gesagt, nein, nein, das geht nicht. Wenn Sie nach Leipzig fahren, müssen Sie wieder zurück nach Berlin und nicht dann weiter nach Wien. Also und so weiter und so. Ich kann mich erinnern, es gab ein Lied von mir, der General. Und dann hat man mir gesagt, ja, das können Sie machen, aber da muss vorher eine Ansage gemacht werden, dass Sie nur die Generale im Westen meinen. Im Arbeiter- und Bauernstaat sind die Generale anders. Und da habe ich es dann auch lieber gar nicht gemacht. Links, zwei, drei, vier, fünf. Er ist General, da ist der Schaden schon total. Er näht sich Borten an den Rock und kleine Sterne, denn wenn die anderen salutieren, das hat er gerne. Er schläft bei Nacht in einem Zelt und wenn er träumt, ist er ein Held. dann wacht er auf und kriegt dann Zorn. Statt einem Wecker kommt der Goy mit einem Horn. Da sagen sie selbst, ist das normal? Aus dem wird nie etwas, der bleibt der General. Das Wesentliche für mich ist, dass mir etwas einfällt. Ich bin kein Journalist, ich schreibe keine Tatsachen oder Sachen oder Artikel oder irgendetwas. Ich bin ein ganz schlechter Journalist. Ich habe schon für Zeitungen auch geschrieben und es ist nie sehr gut geworden. Und beim Arbeiten denke ich nicht an Tatsachen. Das kommt alles aus dem Unbewussten. Folglich kann ich nicht sagen, dass für mich wesentlich ist, jetzt etwas über das und das zu schreiben, sondern ich schreibe immer das, was mir einfällt. Ich habe auch eine Oper geschrieben, eine moderne Oper, die in Wien uraufgeführt wurde, 2000. Und ich hoffe, dass sie auch weitergehen wird. Konkretes weiß ich noch nicht. Ich habe soeben meine Frau erschossen. Es ist eine komische Oper, aber eine ganz normale, durchkomponierte Oper. Naja, mit ein paar, so sagen wir mal, Kurt Weill-Elementen, aber nicht sehr vielen. Sie heißt Der Aufstand der Schmetterlinge, das heißt Der Aufstand der Machtlosen, ist aber eine komische Oper, handelt von 6 Leuten, die in einem Anfall von Irrsinn, jungen Leuten, nach Afrika gehen, um dort eine Oper zu schreiben und so weiter und so weiter. Also es ist schon eine komische Oper, der letzte Akt spielt dann im Altersheim und die Oper wurde noch immer nicht gespielt. Es findet ein Aufstand der Schmetterlinge statt. Sie sammeln sich zum Hinterparlament. Fazit: Georg Kreislers oft surreale Ideen zünden und lassen auf viele weitere Werke hoffen. Wiener Kurier. Mit seinem Erstling hat er eine Partitur abgeliefert, deren Professionalität allen Respekt verdient. Und überdies noch den Vorzug hat, ein absurd witziges Libretto von Georg Kreisler zu besitzen. Der Standard. Die Musikproduzenten Jürgen und Traudel Kaiser schneiden die von der Kritik gefeierte Uraufführung mit und bringen sie als Doppel-CD heraus. In Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz gibt es 98 Opernhäuser und Musiktheater. Kreisler und Kaiser schicken an alle 98 das Album, die Partitur und die Kritiken. Georg Kreisler gibt es gar nicht. Die Biografie. Aufgeschrieben von Hans-Jürgen Fink und Michael Seufert. Sie bekommen 7 Antworten. Und das sind mehr oder weniger verblümte Absagen. Die kurioseste schickt Professor Friedrich Meyer-Oertel, damals Operndirektor am Staatstheater Darmstadt. Zitat: Den Aufstand der Schmetterlinge, den sicherlich ein Wiener Publikum mit seiner wundervoll fatalen Liebe zur Oper, ja, Historie genießen und würdigen kann, finde ich für Darmstadt nicht geeignet. Man, so bin ich sicher, wird den Aufstand nur sehr partiell verstehen. Zu wenig sicherlich, um die Aufführung zu rechtfertigen. Der Witz, der Charme des Werkes würde hier, in doch nördlichen Gefilden, in der Ratlosigkeit verpuffen. Die Akzeptanz von Humor ist eine sehr spezielle Sache. Für die Medien ist es eine Vereinfachung, dass man sagt, aha, da ist der und der, okay, da ist der und der. Auch für die Menschen im Allgemeinen. Nicht, man hat seine Nische gefunden, da soll man gefälligst bleiben, haben dich ja lieb, bleib in deiner Nische. Nicht? Aber das ist ein Kampf, den, glaube ich, jeder Künstler irgendwann auszufechten hat. Und diejenigen, die in der Nische bleiben, sind eben keine. Naja, man hat immer Vorbilder. Natürlich habe ich auch Vorbilder schon als junger Mensch gehabt und habe sie wahrscheinlich heute auch noch. Aber das sagt ja nicht sehr viel, dass ich ja so Leute wie Nestroy oder Ringelnatz oder Erich Kästner oder auch, wenn Sie wollen, Friedrich Holländer, dass ich von denen viel gelernt habe, das ist mir schon klar. Friedrich Holländer war ja einmal, das wissen nicht viele, mein Schwiegervater. Da war ich ganz jung und habe seine Tochter geheiratet. Ich war 19, sie war 17 und es hat nicht sehr lange gehalten. Das aber nichts mit Politik zu tun hat. Mit politischer Chansonnier kommt man ja nicht mal in die Nähe dessen, was Kreislers Werk bedeutet. Daniel Kehlmann hat zu Recht darauf hingewiesen, dass er allein schon für seine Texte, dass er in einer Reihe steht, auch mit großen Dichtern, mit Paul Celan und Rose Ausländer. Er ist ja auch mit Morgenstern und Ringelnatz verglichen worden, zu Recht. Dadurch, dass es aber alles musikalisch immer vertont war, hat man ihn da literarisch nicht so ernst genommen. Also ich würde so weit gehen zu sagen, dass wenn Bob Dylan einen Literaturnobelpreis für seine Lyrik bekommen kann, für seine vertonte Lyrik sozusagen, dann hätte Georg Kreisler den längst verdient gehabt. Also er ist ja sprachlich wirklich einzigartig. Aber eben in dieser Verbindung mit der Musik, das heißt die Kunstform, in der er so herausragend gearbeitet hat, die hat er sich ja erst erfunden. Als Künstler versuche ich nichts anderes, als die Absurdität unseres Lebens zu beschreiben, sie in ihrer ganzen, bisweilen deprimierenden Wahrheit durch Worte und durch Musik darzustellen. Um das Publikum an dieser Wahrheit zu beteiligen, muss ich gleichzeitig amüsant sein. Es gibt Kreisler-Lieder, die man immer wieder hören kann. Ganz einfach, weil man immer wieder etwas Neues entdeckt. Der Sänger, Pianist und Gitarrist Bastian Kopp, geboren 1975 in Zürich und aufgewachsen in Düsseldorf, bekam mit Anfang 20 eine Kreisler-CD geschenkt und war begeistert über diese Schatzkiste, wie er sagt. Seit einigen Jahren tritt er mit Kreisler-Programmen auf Kleinkunstbühnen auf. Es gibt natürlich Stücke wie der Musikkritiker, wo oftmals gar nicht so klar ist, wo hört das Zitat auf und wo ist denn noch der eigentlich komponierte Part von ihm. Wenn er da singt, heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musik, Kritiker. Bei Musikkritiker reiht er natürlich ein Zitat ans andere. Und es ist oft ein Thema nach Auftritten, dass die Leute fragen, was sind denn das alles für Stücke, die da drin vorkommen und können sie die alle aufzählen? Und da verweise ich dann immer eine Seite im Internet an das Georg Kreisler Forum, wo es einen Diskussionsstrang gibt, in dem Benutzer oder Mitglieder des Forums alle Zitate feinsäuberlich aufgelistet haben, die in diesem Lied vorkommen. Es ist also enorm. Selbst Passagen, von denen ich dachte, dass er sie komponiert hat und dass sie halt nur das zusammenhalten, sind teilweise Zitate aus Stücken, die ich nicht kannte. Musikalisch tut sich da auch nach 20 Jahren noch die ein oder andere Überraschung für mich auf. Ich bin nicht so eine gute Kreisler-Expertin, dass ich jetzt genau seine Schaffensphasen einteilen könnte, aber so gefühlsmäßig sind es ungefähr drei. Die erste ist diese Nachkriegsphase mit den bösen schwarzen Liedern. Und dann kommen die experimentelleren Sachen, die aber immer noch ganz gut bekannt sind bis heute, also so Platten wie nicht-arische Arien oder seltsame Liebeslieder oder seltsame Gesänge. Und dann kommt eine dritte Phase, die dann schon in den 70er, 80er Jahren ist, die ist dann kaum mehr bekannt. Das kennen wirklich nur eingefleischte Kreisler-Experten. Und da hat er dann selbst begonnen, vom Klavier wegzugehen, also von sich selbst als Begleiter wegzugehen und mit Musikern zusammengearbeitet und dann nur noch gesungen, aber die Arrangements für die Instrumente selbst geschrieben. Also eins dieser Lieder, das eins meiner absoluten Lieblingslieder ist, ist zum Beispiel »Wenn die Mädchen nackt sind« oder auch »Im Warenhaus«. La, la, la, du, du, la. Menschen haben wir leider keine. Die sind jetzt Mangelware. Wir haben Puppen auch als Gruppen oder Ehepaare. Wir haben Romeo und Julia im Bett. Im Bett, im Bett, im Bett. Menschen höchstens als Gebeine. In Form von Totenköpfen sowie von Zähnen, Genitalien und Chinesenzöpfen. In der Boutique gibt's ein Skelett aus Leichtmetall. Günstig sind auch die Computer. Wir haben Atomkraftwerke, auch Kompressoren mit eigenen Ohren. Von jeglicher Pferdestärke mit Garantie. Und illustriert. Menschen haben wir leider keine. Die sind zu schwach, die fallen um. Der Mensch taugt nur als Konsument, Zeitungsabonnent, Abiturient, Business-Konkurrent, Steuerreferent, Bundespräsident und natürlich Publikum. Jawohl, meine Damen und Herren, diese Woche ist Werbewoche. Ich habe einige süße kleine Werbegeschenke für Sie. Bitte, sehen Sie einmal, hübsche kleine Spiegel. Es gibt ja nicht das Publikum. Es ist schon vorgekommen, dass jemand nach der Vorstellung auf mich zugekommen ist und gesagt hat, er sei stocksauer, weil ich das Taubenvergiften nicht gespielt habe. Und dann habe ich das nochmal für ihn nachgeholt, weil ich dachte, er soll nicht sauer gehen. Aber die meisten Leute sind sehr begeisterbar und hören sich auch gerne die etwas verschrobeneren Lieder an von ihm. Natürlich möchten sie manche Hits hören, wie den General oder den Staatsbeamten. Aber mein Eindruck ist, dass gerade die intimeren, die kleineren Lieder, die plötzlich tiefgründig werden, dass das die Lieder sind, die das Publikum am meisten beschäftigen. Und wo die Leute dann nach der Vorstellung auf mich zukommen und sagen, das wusste ich gar nicht, dass er so etwas schreiben kann. Das, was für das Selbstverständnis des Künstlers Georg Kreisler so schwierig war, macht in Wahrheit seine Einzigartigkeit aus. Nämlich die scheinbar so leichtfüßige Verbindung von Hochkultur und Unterhaltung. Man kann mit Kreisler die Musik neu entdecken. Nicht als weihevolle Zelebration für die gebildeten Stände, sondern als kreative Spielwiese. Und man kann Sprache entdecken. Nicht als autoritäres Instrument, sondern als Material für waghalsige Wortakrobatik. Nein, nein, nein, nein, ich red nix. Ich möchte schweigen. Ich will nichts sagen. Nein, nein. Und schon gar nichts bezeugen. Auch nichts Alltägliches. Weil mir das nicht liegt. Ich rede mit niemand. Das Schlimmste, was einem Künstler geschehen kann, ist es, vergessen zu werden. Das Zweitschlimmste aber ist es, in den Rang eines unberührbaren und unveränderbaren Klassikers erhoben zu werden. Eine zusätzliche Schwierigkeit bereitet Georg Kreisler der Nachwelt dadurch, dass seine Person und seine Kunst so sehr miteinander verschmolzen sind, dass man das eine ohne das andere kaum denken kann. Kreisler ohne seine Kunst, das ist ein meistens sanft melancholischer, zu Zeiten aber auch cholerischer und etwas rechthaberischer Mensch, der es sich und den Seinen nicht immer leicht gemacht hat. Weil er die österreichische Staatsbürgerschaft neu beantragen müsste, weigert er sich zeitlebens und bleibt Amerikaner. Kurz vor seinem 75. Geburtstag hat er einen offenen Brief geschrieben und hat ihn veröffentlicht, dass er sich Glückwünsche anlässlich seines bevorstehenden Geburtstags von der Republik Österreich verbittet. Das war eine typische kreislersche paradoxe Intervention, mit der er auch seinen Ärger darüber kundgetan hat, dass er seiner Meinung nach zu wenig Anerkennung vom offiziellen Österreich bekommen hat und hat natürlich genau damit den großen Presserummel verursacht. Alle wollten ihn interviewen. Nach Stationen in München, Berlin und Basel kehrt Georg Kreisler nicht nach Wien, aber immerhin nach Salzburg zurück. Auf der Bühne tritt er nun nicht mehr auf. Aber die Arbeit an Kompositionen und literarischen Texten geht weiter oder wird einer kritischen Revision unterworfen. Georg Kreisler stirbt 2011 und wird in Salzburg begraben. Unter den ursprünglich veraltet Geglaubten, also da habe auch ich gedacht, das kann ich nicht mehr bringen, ist das Frühlingsmärchen, das er 1968 geschrieben hat, zur Zeit des Prager Frühlings. Kreisler-Interpret Bastian Kopp. Da geht es, so wie ich es verstehe, grob darum, dass normale Menschen vermeintlich normale Dinge tun und dabei etwas Großes herauskommt. Das geht dann zum Beispiel so. Denn dann teilen sich die Wolken über China und in Moskau singt die jüngste Ballerina. Es ist Frühlingszeit, es ist Frühlingszeit, es ist Frühlingszeit. Da habe ich immer gedacht, das ist veraltet, aber das ist jetzt, das ist heute. Es ist sehr schwierig, also mein Zugang zu Georg Kreisler wandelt sich eigentlich ständig. Deswegen hat sich auch mein Programm immer wieder geändert. Und auch das, was ich für veraltet gehalten habe oder für aktuell, das ändert sich auch ständig. Insofern gibt es bis auf wenig Ausnahmen eigentlich keinen Grund, damit aufzuhören, Kreisler zu singen. Und es gibt auch keinen Grund, damit aufzuhören, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, mit dem Text- und Musikerbe von Georg Kreisler umzugehen. Wie etwa das Osttiroler Ensemble Franui, zusammen mit dem Puppenspieler Nikolaus Hapjan. Meine Freiheit muss noch lange nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine hat bis jetzt nicht interessiert. Diese Gleichzeitigkeit von bösestem, knusprigstem Witz und tiefer Verzweiflung, die bei Kreisler immer drunter liegt, die hat nie jemand geschafft. Und das ist das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, ja, so kann man vielleicht diesen großen künstlerischen Schatz von Georg Kreislers Liedern in eine Zukunft oder zumindest in eine Gegenwart retten. Die haben das nämlich total aufgelöst. Die haben die ganze Instrumentierung, was ja bei Kreisler immer nur das Klavier war oder fast immer nur das Klavier, aufgelöst, auf verschiedene Instrumente gelegt und haben mit dieser Hapjan-Stimme eine ganz andere Art von Sänger dazu gemischt, muss man fast sagen. Der singt nicht so klassisch, nicht so schön wie Kreisler, der ja auch eine Gesangsausbildung hatte, sondern der spricht das eher rein. Und ich finde, das funktioniert jetzt zum ersten Mal. Das hat was sehr Komisches, aber auch endlich mal was Modernes. Meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je. Meine Freiheit yes, deine Freiheit nee. Meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt. Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald. Aber vorläufig wird nichts aus deiner Freiheitsambition. Denn du hast noch keine Macht und keine Organisation. Ich wär ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zulieb verzicht. Darum behalte ich meine Freiheit, du kriegst deine Freiheit nicht. Noch nicht! Vielleicht hätte diese Dekonstruktion sogar dem Perfektionisten Georg Kreisler gefallen. Das ist eine künstlerische Methode, dass man nicht zufrieden ist mit dem, was man schreibt, sagt, sehr gut, bravo, passt schon. Ich ändere immer, solange es geht, einen Leseabend, und den ändere ich die ganze Zeit. Zufriedenheit mit sich selbst ist eine sehr unkünstlerische Sache. Die Demut, das Wissen, dass es andere viel besser gemacht haben, ist sehr wesentlich. Ich sing vom Frühling und von Liebeslust im Grünen, auch von Politikern und manchem krummen Ding. Die Leute lachen und sie klatschen wie Maschinen, aber ihnen ist es vollkommen egal, warum ich sing. Denn sehen Sie, so ist das Leben. Und dieser Schaden lässt sich schwer beheben. Andere singen ebenso, sicherlich, aber zu leise für mich. Der unbekannte Georg Kreisler. Abgründe und Absurditäten. Feature von Markus Metz und Georg Seslen. Es sprachen Claudia Mischke, Hans-Gerd Kilbinger, Daniel Berger und Dominik Freiberger. Technische Realisation Peter Harsch. Regieassistenz Julie Grotgar. Regie Sabine Müller. Redaktion Johanna Tirntal und Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.